Zum 75. Geburtstag von Genossen Kim Jong-il veröffentlichte der Vorsitzende des Zentralpräsidiums des Generalverbandes der Japan-Koreaner Ho Jong-man am 12. Februar einen Beitrag mit dem Titel »Wir können sein großartiges, aufopferungsvolles Leben nie vergessen«. Im Beitrag hieß es, »Das Leben von Kim Jong-il war ein Leben der glühenden Leidenschaft und des großartigen, aufopferungsvollen Einsatzes für das Vaterland und die Nation«. In der Vergangenheit entwickelte sich der Generalverband der Japan-Koreaner trotz der hartnäckigen Repressalien und Stürmanöver der Reaktionäre im In- und Ausland zur Auslandskoreaner-Organisation vom Juche-Typ und beschritten die Japan-Koreaner tapfer den Weg zum Patriotismus, was losgelöst von der weisen Führung von Kim Jong-il undenkbar war. Er ist Beschützer des Lebens und ewige Sonne, der durch glühende und aufopferungsvolle Anstrengungen den Generalverband, patriotisches Erbe von Präsidenten Kim Il-sung, als Pionier der Liebe zu Land und Nation, Vorbild des Patriotismus und Treue und Muster der Organisationen der im Ausland lebenden Bürger der Welt hingestellt und das Leben der Japan-Koreaner zuverlässig beschützt habe. Das Licht und die Wärme der Aufopferung von Kim Jong-il für den Generalverband und die Japan-Koreaner gehen heute dank des Marschalls Kim Jong-un weiter. Zum Schluss wünschte der Vorsitzende des Zentralpräsidiums des Generalverbandes der Japan-Koreaner in Widerspiegelung des einmütigen Wunsches aller Mitarbeiter des Generalverbandes und Japan-Koreaner dem Heerführer Kim Jong-il ewige Sonne, ewige Seligkeit und dem Marschall Kim Jong-un beste Gesundheit.